Kleine Verbände weiterkämpfender Maya halten den allgemeinen Vormarsch der Ladino-Truppen nicht auf. Rückzug der Kokom durch ihr eigenes Gebiet. Bis Ende des Jahres sind die verlorenen Städte wieder eingenommen, die Maya in die Waldgebiete des Ostens und Südens zurückgetrieben. Cecilio Chi wird vom Liebhaber seiner Frau ermordet. Die Führung übernehmen seine Offiziere Venancio Peck und Florentino Chan. 1849. Für die aufständischen Maya wird es immer schwieriger und gefährlicher, ihre Maisfelder zu bearbeiten. Die Brandrodung verrät sie. Über dem flachen Land steigen 40 Kilometer weit sichtbar die Rauchsäulen auf. Die Kämpfe gehen auch während der Regenzeit weiter. Die Maya bepflanzen ihre Milpa so gut es geht. Die Ladinos zerstören die Felder, wo sie es können. Verkauf von gefangenen Aufständischen als Sklaven nach Kuba. Die mexikanische Regierung verbietet den Handel. September. Jacinto Pat als Gemäßigter von Venancio Peck getötet. Florentino Chan übernimmt die Führung der südlichen Gruppen, Venancio Peck die der nördlichen. José María Barrera bleibt Nachfolger von Jacinto Pat bei dessen engerer Gruppe in Campo Colche. November. Versuch des englischen Superintendenten von Belize zu Friedensverhandlungen zwischen Mexiko und den Aufständischen unter Peck und Chan. Die Maya fordern Unabhängigkeit des von ihnen gehaltenen Territoriums, möglichst unter englischer Oberhoheit. Verhandlungen ergebnislos abgebrochen. Die Aufständischen gelten als militärisch geschlagen. 1850, Zwischenbilanz. Yucatans Landwirtschaft und Wirtschaft am Ende. Die Gesamtbevölkerung in den 3 Jahren seit Kriegsbeginn um fast die Hälfte zurückgegangen. 2 Drittel der Ranchos und Haciendas zerstört. 1 Drittel der Pueblos. Hunger im Maya-Gebiet. Menschen wie Skelette. Wieder Handel mit gefangenen Maya als Sklaven nach Kuba. 1850. José Barrera und seine Gruppe aus Campo Colche vertrieben. Suchen Zuflucht weiter südöstlich in der Nähe eines kleinen versteckt liegenden Cenote mit dem Namen Chan Santa Cruz. In einen alten riesigen Mahagoni, neben dem Cenote, ist ein kleines Kreuz geschnitten, das ihm den Namen gab. Der Cenote ist bei den Huites bekannt als heiliger Ort. Das Kreuz steht in dem Ruf, sprechen zu können. Krusop. Ende des Jahres 1850. Das Kreuz spricht zu José María Barrera und seiner Gefolgschaft. Das Kreuz verheißt den baldigen Sieg über die Zulop unter seinem Schutz, wenn seine Anweisungen befolgt werden. Manuel Nauat, Indianer, ein enger Vertrauter von José María Barrera, soll, wie in diesem Zusammenhang überall zu lesen ist, eine Begabung als Bauchredner gehabt und beim Sprechen des Kreuzes eine Rolle gespielt haben. Die Maya hören das Kreuz sprechen. Durch das Kreuz spricht Gott unmittelbar zu seinen Kindern. Andere Maya folgen dem Ruf des sprechenden Kreuzes. Die Gruppe um José Barrera und seine Gefolgschaft wächst. Chan Santa Cruz entwickelt sich schnell zu einer größeren Siedlung. 1851, Januar. Das Kreuz gibt den Rat, Campo Colche zurückzuerobern und verheißt den Sieg der Maya unter seinem Schutz, gefeit gegen die Kugeln der Zulop. Der Angriff auf Campo Colche wird eine blutige Niederlage. Chan Santa Cruz wächst. März. Erste militärische Expedition der Ladinos nach Chan Santa Cruz. Die Maya verlassen die Stadt und kehren nach Abzug der Truppen zurück. Die Stadt wird zur Verteidigung ausgebaut. José María Barrera übernimmt als Vertreter des Kreuzes eine lockere Führung der östlichen Maya zwischen Valladolid und Bacalar. Im Zentrum die Hauptstadt Chan Santa Cruz und das sprechende Kreuz. Die dem Kreuz folgen, nennen sich Krusop, die Kreuze. Das spanische Wort mit dem Maya-Plural. Das Erstaunlichste an der Geschichte der Krusop ist ihr permanentes Pech. Gleich der erste Auftrag des Kreuzes ein totales Fiasko. Weder der versprochene Schutz gegen die Kugeln der Weißen noch der vorausgesagte Sieg treffen ein. 4, höchstens 5 Monate spricht das ursprüngliche Kreuz an dem Baum beim Cenote. Nach dem Tod des Bauchredners hat es nie wieder gesprochen. Die 3 Töchter, die dann an seine Stelle traten, werden noch im selben Jahr von den Ladinos bei einem ihrer Überfälle als Beute entführt. Neue Töchter nehmen ihre Stelle ein, aber sie sprechen immer seltener direkt zu den Crusop, sondern äußern sich zunehmend schriftlich. Die Ladinos lassen überdies bei einer militärischen Expedition den alten Mahagoni mit dem Kreuz beim Cenote fällen, in Gegenwart zusammengetriebener, gefangener Maya, um ihnen die Ohnmacht ihres Kreuzes zu beweisen. Als die Ladinos den alten Caoba schlugen, war der Erfinder des sprechenden Kreuzes, José María Barrera, schon lange tot. Er starb im zweiten Jahr der Crusop. Das änderte ihre Geschichte nicht. Daran änderte auch nichts, dass weitere Nachkommen des Kreuzes auftauchten und unabhängige kleinere Zentren sich bildeten. In Tulum, Chanka, Chumpon. Und auch heute noch nichts bei den letzten der Crusop in den Wäldern nördlich von Chan Santa Cruz, das sie längst verloren, in Tusik, Senor und Ixcacal. Die gesellschaftliche Organisation der aufständischen Maya, aus Praxis und Erfahrung des Krieges hervorgegangen, orientiert sich am Vorbild des regulären Militärs. An die Stelle der kommunalen Gemeinschaft tritt die Kompanie, an die des Batab der General. Alle kampffähigen Männer sind zum Dienst in der Truppe verpflichtet. Das war bei allen aufständischen Maya so. Nur die Crusop hatten das Kreuz. Unter Führung des Kreuzes und seiner Vertreter schlossen sich die östlichen Maya zu einer gesellschaftlichen Ordnung eines größeren Territoriums zusammen. Dabei griffen sie auf vorkoloniale, traditionelle Formen zurück. Die Maya gründeten wieder eine heilige Stadt, ein Zeremonialzentrum mit dem Platz in der Mitte, an dessen Ostseite der Tempel steht und im Verborgenen das göttliche Idol. Oberstes Haupt der Crusop war der Tatich, Patron des Kreuzes genannt, eine Art Papst, Kaiser und höchster Richter in einem. Dank des Kreuzes, unmittelbar von Gott mit der Gabe beschenkt, zum Vollzug der Sakramente befähigt zu sein. Zusammen mit den beiden hierarchisch folgenden Ämtern bildete er ein theokratisches Triumvirat. An zweiter Stelle der Tatapolin, als Interpret des Kreuzes bezeichnet, wörtlich übersetzt Vater des hölzernen Objekts. An dritter Stelle der Sekretär des Kreuzes, der für das aktuelle Sprechen zuständig war, meist als Organ des göttlichen Wortes bezeichnet. Der Maya-Name ist nicht bekannt. Als höchste Institution war das Triumvirat eine Einheit und wurde in allen öffentlichen Angelegenheiten durch den Tatich vertreten. Hierarchisch dem Triumvirat untergeordnet war das höchste weltliche Amt der Tatachikyuk, General der Plaza genannt. Der Funktion nach eine Art Chef des Generalstabes, dem die Organisation der ständigen Wachmannschaft von Chan Santa Cruz und die Koordination aller militärischen Angelegenheiten mit den Generälen der einzelnen Kompanien oblag. Er hatte den militärischen Anweisungen des Kreuzes unbedingt Folge zu leisten, sie entgegenzunehmen, weiterzuleiten und für ihre Ausführung zu sorgen. Wie jeder andere Crusop auch, konnte er vom Tatich zur Verantwortung gezogen und mit öffentlicher Auspeitschung bestraft werden. In der Praxis scheint der Tatich mit der Zeit die Führung der militärischen und politischen Angelegenheiten dem Tatachikyuk und dessen Entscheidung überlassen zu haben.